2. Dschungel. Am Mikrofon Bernd Lechler. Nachrichten aus Algerien sind in der Regel bedrückend. Seit über 11 Jahren führen die verbotenen Islamisten einen Bürgerkrieg gegen die herrschenden Militärs, in dem aber auch Intellektuelle, Journalisten, Christen und einfache Bauern Ziel von blutigen Anschlägen sind. Martina Zimmermann hat die westalgerische Hafenstadt Oran besucht, um dort den Auftritt des Sängers Cheb Bilal mitzuerleben. Ich heiße Farida Meghini und bin 31 Jahre alt. Ich bin die erste Taxifahrerin hier in Oran. Im neuen Unternehmen Abdelaziz bin ich die erste Frau, die angestellt wurde. Ich bin sehr glücklich darüber. Eine Frau am Steuer und noch dazu am Steuer eines Taxis ist hier ungewöhnlich. C'est bizarre. Aber dieses Unternehmen ermutigt Frauen, sich anstellen zu lassen. Es wird weitere geben. 3 sind bereits in der Ausbildung. Die Musik dröhnt. Farida fährt wie der Henker, überholt in den Kurven. Sie trägt schwarze Hosen und eine kurzärmelige Bluse. Sie ist stark geschminkt. Ihre Lippen sind knallrot. Ich komme am frühen Abend in Oran an. Die Atmosphäre ist entspannt. Oran ist die Heimatstadt des Rai und ich freue mich, endlich den Geburtsort von Khaled und vielen anderen Rai-Sängerinnen und Sängern kennenzulernen. Nicht immer war es hier so friedlich. Vor einigen Jahren wurde der beliebte Sänger Cheb Hasni ermordet und der Rai-Produzent Rashid Baba Ahmed. Farida erzählt mir, dass die Leute sich bis heute fragen, ob die Täter ganz normale Kriminelle oder Terroristen waren. Denn in Oran, immerhin die zweitgrößte Stadt Algeriens, gab es nie Anschläge. Ganz anders als in Algier, wo Bomben auf dem Markt explodierten, das Pressehaus angegriffen und Intellektuelle ermordet wurden. Anders auch als in manchen Bergdörfern, wo ganze Familien Massakern zum Opfer fielen. Farida sagt, die Stimmung in Oran ist gut. Die Leute gehen aus und haben keine Angst. Heute tritt Cheb Bilal im Sportpalast auf. Er ist der beliebteste Rai-Sänger in Algerien. Er ist in Oran aufgewachsen, begann seine Karriere aber in Marseille, wo er seit 1989 lebt. Nun singt er zum ersten Mal in seiner Heimatstadt, begleitet von einer Delegation französischer Journalisten. Als wir im Sportpalast ankommen, ist das Publikum schon ganz aus dem Häuschen, obwohl von Bilal noch keine Spur zu sehen ist. Bilal sei ihr Lieblingssänger, erzählt die 17-jährige Sarah. Vorn an der Bühne drängen sich vor allem die männlichen Jugendlichen. Sie bilden die Mehrheit im Publikum. Aber man sieht auch ältere Männer und Frauen. Mina ist mit ihrer Schwester Malika gekommen. Beide sind um die 50. Ich wohne in Oran und nutze die Gelegenheit, wenn ein Konzert stattfindet. Das ist nicht sehr oft der Fall. Früher gab es hier viele Konzerte, aber im letzten Jahrzehnt waren es nur wenige, wegen all dem, was in Algerien geschehen ist. Aber jetzt ist es etwas besser geworden. Es kommen sogar Sänger nach Oran. Gerade die Reisänger haben in Oran viel Erfolg. Sie waren lange verboten. Vor allem die Fundamentalisten verboten Rai-Konzerte. Wenn jetzt wieder Konzerte stattfinden, bedeutet das, dass Algerien immer noch lebt und weiterleben wird. In einer Zeitung lese ich von Aufständen in der Kabylei und von Menschen, die in der vergangenen Nacht ein paar hundert Kilometer östlich von Oran ermordet worden sind. Es erscheint mir unwirklich und weit, weit weg. In Oran wurde das Theater wieder eröffnet und auch das Kino. Die Boulevards am Meer sind voller Menschen und die Creperien laden zum Verweilen ein. Das Konzert ist für 19.30 Uhr angekündigt, aber Cheb Bilal lässt auf sich warten, obwohl der Saal voll ist. Der Einheizer ist zu bedauern und es ist bewundernswert, wie er das erstaunlich geduldige Publikum bei Laune hält. Der Sound ist auch nicht besonders, aber die Oraner sind glücklich, dass es überhaupt ein wichtiges Rai-Konzert in ihrer Stadt gibt. Sie haben 400 Dinar Eintritt bezahlt. Das entspricht etwa 6 Euro und ist viel für die Leute hier. Kamel Ait Ajeju, der Veranstalter des Konzertes, erklärt mir, warum sie trotzdem kommen. Im Verhältnis zur Kaufkraft ist der Preis hoch. In Algerien ist es üblich, dass Konzerte umsonst sind. Da kommt das Publikum, schaut mal rein und bleibt nicht lange. Wenn einer aber arbeiten muss, um am Monatsende in ein Konzert zu gehen, dann bleibt er auch länger. 400 Dinar sind vielleicht viel Geld, aber dafür wird auch was geboten. Cheb Bilal ist bekannt, viele mögen ihn. Natürlich, wenn wir 50 Dinar Eintritt verlangen würden, hätten wir 200.000 Leute hier. Aber so viel könnten wir gar nicht reinlassen. Sicher haben viele ihre Ersparnisse zusammengekratzt, um eine Karte zu bekommen. Besonders reich sieht das Publikum nicht aus. Kamel hat mit Cheb Mami, einem ebenfalls bekannten Rai-Sänger, der auch in Frankreich lebt, die Gesellschaft Backstage gegründet. Die beiden haben in Europa professionelles Licht- und Tonequipment beschafft, das nun erstmals auf den Bühnen in Algerien eingesetzt wird. Wir organisieren seit einem Jahr Konzerte, in Algier, in den Stadien und so weiter. Ich glaube, das ist der Aufschwung, wirtschaftlich und kulturell. Momo gehört zu meiner Reisegruppe und ist Manager. In Paris hat er die Karriere des Reisängers Fodel aufgebaut. Über irgendwelche Kanäle hat er erfahren, dass sich der Beginn des Konzertes noch länger herauszögern wird und schlägt vor, zwischendurch in das bekannte Kabarett Sol Azur zu fahren. Ich bin Cheb Kader. Ich bin in Oran bekannt und auch in ganz Algerien. Aber ich war nie in Frankreich. Man hat mir bisher nur Versprechungen gemacht. Ich würde gerne in Frankreich singen, wie die anderen Künstler. Cheb Kader tritt jede Nacht im Sol Azur auf. Er trägt knallenge weiße Hosen und zeigt sein Bäuchlein im engen roten Hemd. Auch die Mädchen hier haben keine Komplexe wegen ihrer Pfunde. Sie tragen enge Röcke und bauchfreie T-Shirts. Der Alkohol fließt in Strömen. Selbst auf dem Frauenklo ist die Stimmung ausgelassen. Ein Transvestit schminkt sich die Lippen knallrot und erzählt, dass er unbedingt nach Paris will. Wie übrigens auch der Taxifahrer, der unser Grüppchen ins Sol Azur brachte. Sein Bruder habe ein Visum bekommen, er bisher leider nicht. Nimm mich mit, weg von hier. Mit diesen Worten kommt ein Tuareg-Mädchen an unseren Tisch. Sie stammt aus Béchar, das rund 500 Kilometer südlich von Oran an der Grenze zu Marokko liegt. Sie ist 21 Jahre alt und seit 2 Jahren in Oran. Das hier verdiente Geld schickt sie ihrer Familie. Hier ist es gut, wenn du Geld hast. Wenn nicht, vergiss es, sagt sie und ist schon mit einem Kunden in eines der Zimmer im oberen Stockwerk verschwunden. Die meisten Frauen in diesem Kabarett führen einen schlechten Lebenswandel, wie man hier sagt. Nur einige wenige sind hier im Urlaub. Zum Beispiel Studentinnen aus Frankreich, die die Reihkabaretts trendy finden. Verheiratete Frauen gibt es nur ganz vereinzelt. Es wird heftig getanzt. Beim Reih heben die Männer die Arme hoch und wackeln mit den Hüften. Die Frauen binden sich einen Schal um die Hüften und tanzen mit Bauch und Po, schütteln dazu die Schultern. Tanzen Männer und Frauen zusammen, wackeln sie in Hüftnähe im Kreis umeinander herum. Die männlichen Gäste sind offensichtlich reich. Kaum ist das Glas ausgetrunken, wird nachgeschenkt. Whisky scheint das Lieblingsgetränk zu sein. Auf manchen Tischen stehen aber auch Champagnerflaschen. Cheb Kader lobpreist die Gäste, die ihm Geldscheine zustecken. Er hält einen ganzen Packen in der Hand. Das ist sein Einkommen, denn der Barinhaber zahlt ihm kein Gehalt. Reihmusik in der Originalversion, wie sie ausgehend von Oran zur Musik einer ganzen Generation wurde. In einem dieser Kabaretts hat auch der König des Rai, Khaled, angefangen. Der Rai ist der Blues der Algerier. Ursprünglich war er die traditionelle Musik der Beduinen, die vom Land nach Oran kamen. Anfang der 70er Jahre wurde der Rai unter dem Einfluss der Beatles von James Brown und Otis Redding zur Tanzmusik. Und sogar Kinder sangen und traten in Kabaretts sowie auf Hochzeiten auf. Auch Khaled begann seine Karriere mit 11 Jahren. Er wurde in einem einfachen Viertel in Oran geboren und nannte sich bald schon selbstbewusst Cheb, jung, im Gegensatz zu den alten Sheikhs, wie die traditionellen Reihmusiker genannt wurden. Sheikh heißt alt, ehrwürdig. Er und andere aufmüpfige Reihmusiker wie Khaled oder Cheb Mami improvisierten damals recht gewagte Texte. Wir liebten uns in einer Baracke oder das Bier ist algerisch, der Whisky international, wurde damals gesungen. Jeden Abend läuft das hier so, fast alle Abende. Ich arbeite im Hotel Hadaf, meine Nummer dort dauert 1 Stunde. Und danach bin ich hier im Sol Azur, die ganze Nacht, bis zum Morgen. Klar, bis 6, 7 Uhr. Das hängt von der Kundschaft ab. So sieht das Leben eines Reisängers aus. Nachts wird gesungen. Dass Cheb Kader homosexuell ist, dass die Mädchen einen schlechten Lebenswandel führen, dass sich gar Transvestiten unter die Tanzenden mischen, das stört hier niemanden. Es wird gefeiert und zwar die ganze Nacht durch. Die Menschen scheinen nach dem bleiernen Jahrzehnt eine regelrechte Amüsierwut zu entwickeln. Als wir mit dem Taxi zum Sportpalast zurückfahren, ist Momo völlig fertig mit der Welt. Momo ist, wie sein Schützling Fodel, ein Beurre. So werden in Frankreich die Kinder algerischer Einwanderer genannt, die in Frankreich geboren wurden. Er ist zum vierten Mal in seinem Leben in Algerien und zum ersten Mal in Oran. Und er kriegt immer wieder große Augen. Das Kabarett hat ihm den Rest gegeben. »Das ist doch nicht möglich«, klagt er. »Da arbeite ich seit 10 Jahren für den Rai. Da erkläre ich den Leuten seit Jahren, dass diese Musik was Seriöses ist. Ich habe nichts begriffen«, stöhnt er und ruft allgemeine Heiterkeit hervor. Als die Mädchen im Kabarett um ihn herumtanzten, wusste er nicht mehr, wo er hinschauen sollte. So viel Freizügigkeit in Algerien hatte er nicht erwartet. Als wir in den Sportpalast zurückkommen, ist von Cheb Bilal noch immer nichts zu sehen. Trotzdem herrscht im Publikum kein Unmut, nicht einmal Ungeduld. Als er endlich auftaucht, keiner weiß, wieso er sich um Stunden verspätet hat, bricht fast ein Aufstand los. Fotografen und Kameramänner rennen ihm hinterher. Bilal stürmt auf die Bühne und begrüßt das Publikum mit einem Salam Aleikum. Erleichtert sagt er, endlich in Oran. Das ist seltsam. Ich hatte die Stadt vergessen. Ich war seit 1989 nicht mehr hier. Als ich auf die Bühne ging, hatte ich ein bisschen Lampenfieber. Weil, als ich aus dieser Stadt wegging, hatte ich nichts. Und als ich zurückkam, mit den Kameras, den Journalisten, den Plakaten, all dem, man glaubt nicht, dass es die Stadt ist, in der ich so gelitten habe. Ehrlich, ich war sehr glücklich. Für ein erstes Konzert war das sehr gut. Ich kenne die Leute von Oran. Hier kann nicht jeder beliebige Sänger auftreten. Sie sind anspruchsvoll, kennen die Lieder. Wenn ihnen etwas nur ein bisschen missfällt, pfeifen sie. Wie der französische Nationaltorwart Barthez hat Bilal einen Look. Er hat sich die Haare abrasiert und trägt eine blau getönte Brille und ein Ziegenbärtchen. Bilal ist ein richtiger Star. Sein Erfolg hat sogar dazu geführt, dass ein großer amerikanischer Getränkekonzern zum ersten Mal das Konzert eines algerischen Sängers sponsert. Überall hängen Reklameposter, auf denen Bilal für das Getränk wirbt. Aber dass er in Oran gefeiert wird, liegt nicht am Starkult der Konzerne und Medien. Er singt von einer Welt, die das Publikum genau kennt. Und die Menschen wissen, und wenn sie es nicht wissen, spüren sie es, dass er das erlebt hat, wovon er singt. Als Jugendlicher hat er in Oran verschiedene Chefs mit der Gitarre begleitet. Dann, 1989, ging er nach Marseille und lebte 7 Jahre lang illegal ohne Papiere in Frankreich. Ehrlich, ich hatte keinen Menschen mehr. Mein Großvater starb und ich stand auf der Straße. Ich habe mein Leben lang in Oran gelebt. Danach musste ich im Hotel schlafen. In meiner Heimatstadt im Hotel schlafen. Das hat mir sehr weh getan. Ich sagte mir, es gibt nur eine Lösung. Ich ging nach Marseille. Nicht um Karriere zu machen, sondern um zu leben, egal wie. Ich hatte ein bisschen Talent zum Singen, aber ich setzte nicht zu sehr darauf. So kam ich nach Marseille, weil ich niemand hatte in Oran. Ich sagte mir, wenn du in deinem eigenen Land wie im Exil lebst, dann ist es besser, dein Glück woanders zu suchen. Huma, Seine Texte sind einfach und bringen die Probleme auf den Punkt. So ist er der erste Reisinger, der das Wort Hogra in einem Lied verwendet. Hogra bedeutet Verachtung und es beinhaltet alles, was den Algeriern zum Hals heraushängt. Die Korruption, das System, in dem ohne Vitamin B kein Papier zu bekommen ist, in dem man ohne die Hilfe eines Cousins stundenlang am Zoll stehen muss, während andere, die jemand kennen, an einem vorbeigelassen werden. Die Generäle, die sich bereichern, während es dem Volk an allem fehlt. Sie wollen uns auffressen, aber wir sind die Kinder der Würde, heißt es in dem Song Huma. Vor allem den jungen Leuten gefällt das. Sie sagen, es gibt wenigstens einen Sänger, der es wagt, die Wahrheit zu sagen. Warum es diese Verachtung gibt. Sie freuen sich, wenn einer sagt, was läuft. Ich glaube, sie sagen sich, es gibt wenigstens einen, der ehrlich ist. Meiner Meinung nach täuscht du dein Publikum, wenn du vom Paradies singst, von Blumen und blauen Augen. Du und ich in New York. Das sind Träume für die algerische Jugend. Sie können sich das nicht mal vorstellen, selbst wenn Bilal das singen würde. Aber wenn er Hogra sagt, wenn er sagt, wir haben nichts, das kennen sie. Man kann träumen. Ich will niemandem seinen Traum nehmen. Aber ich will den Traum nicht nach New York verlegen. Denn ich bin sicher, dass ein Algerier nie nach New York kommt. Ich bin Künstler und es war für mich schon schwer, ein Visum zu bekommen als Algerier. An der Grenze von Philadelphia haben sie mich behandelt wie einen... Ich war angeekelt. Einen Algerier nach New York zu schicken? Nein. Nach Marokko? Okay. Nach Frankreich? Nach Marseille vielleicht? D'accord, au Maroc, en France, à Marseille, peut-être. Es gibt einen Hoffnungsschimmer mit Cheb Bilal in Oran. Sie hörten Reiseeindrücke von Martina Zimmermann. Die Texte und Übersetzungen sprachen Natalia Condé, Jan Schreiber, Ronald Spies und Marina Tomaschi. Realisation Gabi Kemper, Judith Lorenz, Günter Maurer und Manfred Seiler. Web. Julia Jacob im Dschungel, geboren im westafrikanischen Benin, aber schon als Kind mit den Eltern nach Frankreich ausgewandert. Heute lebt er in der Bretagne, mischt traditionelle afrikanische Musik mit modernen elektronischen Elementen und ist deswegen auf der CD-Compilation African Groove vertreten, wo es genau um diese Kombination geht. Auch im folgenden Stück der African Rhythm Travelers aus Südafrika. Die kombinieren Township Jive, Funk und Reggae mit House und Kwaito, dem südafrikanischen Hip-Hop. Aus der CD African Groove. La dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs de fonds ne mourront pas. Soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Soyons-en sûrs également. Soyons-en sûrs également. Soyons-en sûrs également. Soyons-en sûrs également. Soyons-en sûrs également. Ceux qui nous ont conduits à l'endettement ont joué comme dans un casino. Quand ils gagnaient, il n'y avait point de débat. Maintenant qu'ils ont perdu au jeu, ils nous exigent le remboursement. Et on parle de crise. Ils ont joué, ils ont perdu. C'est la règle du jeu. La vie continue. Thank you. Podcast planetari, la politico también. Alarguen per i baletti, dire nuestri sentimenti. Alarguen per la planeta, es un danza que danzará. Perché gli hommes son fraire, aprendren tutti di pa. Perché la terra es veduno, in jamai li peccarà. De toute façon, tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Es gibt die These, dass die Länder der ersten Welt den Ländern der dritten Welt deren Schulden einfach erlassen sollten, weil die sonst nie mehr wirtschaftlich auf die Beine kommen. Drop the Debt heißt der Slogan dazu. Und so heißt auch eine CD, von deren Verkaufspreis 1 Euro diversen Organisationen zufließt, die sich für diesen Schuldenerlass einsetzen. Musiker aus aller Welt haben Stücke dafür zur Verfügung gestellt. Wir haben das Massilia Sound System aus Marseille gehört. Und hier sind noch zwei Stars aus dem Kongo, Fire Tess und Lokua Kan, mit Bana aus der CD Drop the Debt. Quand je pense aux enfants, tango na kanisi bana. Bitumba to boile lonzala to singi to tonga Afrika avenir ya bana batele koyo ya bana heritage na banga to singi demokrasi na Afrika to yokana mabele koyo ya bana heritage na banga Singi annihilation ya dette na pa konde ma belle hoyo ya bana héritage na bango e bongi to préparer avenir singi justice. Sana mapoko Oto tombola e kuluna piso Pana bako mana Yele ye Pangonde bako tunga Kaya Tobie Sabana Avenir yabana Pesa bako Thank you. Minimaler, elektrifizierter Reggae oder was davon Reggae übrig geblieben ist. Die Namen der Protagonisten waren im Text genannt. Kuchen nennt sich kurioserweise die Sängerin Muriel Barham aus Leeds und Mapstation ist der Künstlername von Stefan Schneider aus Düsseldorf, der dort zu den renommiertesten Elektronikmusikern gehört. Die beiden haben sich eher zufällig kennengelernt und jetzt eine Platte zusammen gemacht, aus der wir hier im Dschungel jetzt noch ein Stück hören. Felt Piece von Kuchen meets Mapstation. Vaisseau hieß dieses Stück von Erik Satie. Schiffe. Die nächste Band könnte wohl eher von Zügen und Flugzeugen erzählen, denn ihre zahlreichen Mitglieder leben zum Teil in Freiburg, zum Teil in Berlin, arbeiten aber auch mit Leuten in Köln, Stuttgart und Hamburg. Tele heißt dieses Kollektiv, macht entspannten Pop mit Soul-Einflüssen und erzählt nun sehr anschaulich und atmosphärisch vom Verliebtsein. Ende der Besuchszeit. Tele im Dschungel. Die Schiebetür geht zu. Stehst du und siehst mich. lass mich schlafen, wenn du morgen aufwachst. Die Tür geht zu und du gehst auf. Ich will dich berühren, bring mir bei, was ich brauche. Wir liegen zwischen den Worten. In deinem Blick ist Müdigkeit, als wäre das alles schon lange geschehen. Aber ich lerne dich jetzt erst lieben und fange an, uns zusammen zu sehen. Ich will mich sagen hören, ich bin zurück in der Schule. Ich schlage gegen die Wand. We'll be right back. sweetheart, what lies ahead? Pink Martini, eine virtuose Loungeband sozusagen, deren Songs gerne mal ins arg dekorativ harmlose abrutschen, aber in diesem Fall haben sie aus einem netten kleinen Lied ein großes, leicht mysteriöses gemacht. Que sera, sera, ursprünglich bekannt von Doris Day, die singt das im Hitchcock-Film Der Mann, der zu viel wusste. Ich weiß, dass Sie morgen im Dschungel unser Magazin Machete erwartet. Bis dahin am Mikrofon und für die Musik zuständig war heute Bernd Lechler.